Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Mit ein wenig Verspätung heißen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum neuen Krimi-Jahr. Zunächst gibt es ein Wiederhören mit einem Fernsehklassiker, dem königlich-bayerischen Amtsgericht. Und weil der kluge Herr Rat recht bald herausfinden wird, wie er mit den Streithanseln zu verfahren hat, bleibt uns anschließend noch Zeit für den Ausblick auf die Mitternachtskrimis der kommenden Wochen. Doch nun erst einmal viel Vergnügen mit einem der Lieblingsfälle des Amtsgerichtserfinders Georg Lohmeier, der auch in einer Nebenrolle als Pfarrer Engelbert zu hören sein wird. Das war noch eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor anno 14, in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Herr, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel damals und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sitzen und die Honorationen ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für die Ordnung sorgte die königliche Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königlich-bayerische Amtsgericht. Der Pfarrhausgockel. Nach einem Drehbuch von Georg Lohmeier, für den Funk eingerichtet von Olf Fischer. Um Ruhe! Wir sind hier in keinem Theater. Eine feine Geschichte haben Sie sich da eingebrockt, Fräulein Ursula. Ich? Ja, Sie. Ich bin völlig unschuldig. Ich habe meinen Lebtag noch nie vor Gericht gestanden und mich hat noch niemals ein Mensch angezeigt. Sagen Sie selber, Herr Rat, schauen so die Verbrecher aus. Ich könnte nicht einmal einer Fliege ein Leid antun. Da müssen lauter Missverständnisse vorliegen. Oder es hat mich ein boshafter Mensch hingekickt. Eine wie meine Nachbarin. Sonst habe ich keinen Feind im Dorf. Keinen einzigen. Und das will was heißen in Dürling. Ruhe im Publikum. Also, Angeklagte, reden Sie nicht so viel. Das ist nicht notwendig. Und das ist auch vor Gericht nicht üblich. Oh, mein Herr Richter, Sie haben ja keine Ahnung. Das Dürling ist ja so viel schlecht. Das reinste Sündenbabel ist das Dorf. Und unser Herr Pfarrer ist viel zu gut. Ich sag's ihm jeden Tag, aber auf mich hört er ja nicht. Statt dass er schärfer predigen tät, lobt er sie auch noch und nennt sie euch Sonntag seine lieben Pfarrkinder. Diese unkeischen... Halt, Ursula Appenberger, halt! Wir führen hier keinen Dorftratsch. Wir wollen von Ihnen keinen Diskurs über die Schlechtigkeit in Ihrer Pfarrei hören. Sie sind wegen Tierquälerei angeklagt. Das ist gar kein schönes Delikt. Das neue königliche bayerische Tierschutzgesetz kennt da ganz drakonische Strafen, sogar Gefängnis. Ich bin nicht schuld. Äußern Sie sich zu den Vorwürfen. Erzählen Sie den Hergang. Ich hab Ihnen eh schon gesagt, dass mir das Viech in die Sensi direkt mit Fleiß eingrenzt sein muss. Aus Boshaftigkeit. Vielleicht wollte er selbst mal machen, der Herr Lodri, der ausgeschammte. Ruhe! Ich bitte um Ruhe. So kommen wir nicht weiter. Fräulein Ursula, haben Sie wegen des Gockels der Maria Asenbeck, Fulgo Stadelbäuerin genannt, haben Sie wegen dieses Gockels mit Ihrer Nachbarin schon öfters einen Streit gehabt? Ich? Ein Streit? Nein. Ich hab mir von dem Mistviech viel genug gefallen lassen. Voll zu viel. Das kann mein Herr Vetter, hochwürdender Herr Pfarrer, bezeigen. Unter Umständen werden wir ihn bemühen müssen. Herr Rat, ich hab's mit angeschaut, wie es der ihr Gockelteufel im Pfarrergarten mit unseren Hähnen drin hat. Wie er bei uns gefressen hat. Und die besten Bissen hat er meine Singerl weggeschnappt. Wie er den ganzen Tag nicht mehr heimgegangen ist und wie er sogar noch unsere Hähne übergelockt hat in den Hühnerstall vom Stadlbauer. Jawohl, auch das habe ich mir ein ganzes Jahr lang friedlich angeschaut. Erst, wie es gar nicht mehr anders gegangen ist. Und eine Heilige bin ich ja auch nicht. Ruhe! Habe ich der Nachbarin Vorhaltungen gemacht. Stadlbäuerin habe ich gesagt, halten Sie einen Gockel besser zurück, sage ich. Der Schlawiner verzirkt mir meine Hähne und ich weiß nimmer einmal, wo ich meine Frühstückseier für den Herrn Pfarrer hernehmen soll. Außerdem sage ich, schickt sich sowas nicht, dass ein Bauerngockel mir nix, dir nix im Pfarrergarten seinen Spaßettel treibt. Ich bitte um Ruhe. Oder meinen Sie, habe ich gesagt, wir sind ein Gemeindegrund und ein öffentliches Viehwort? Nur dazu ist das so viel wie ein Diebstahl, wenn man seine Viecher auf andere Leute Kosten aufzieht. So habe ich geredet und in der Hoffnung, dass das was nützt. Man legt doch Wert auf eine gute Nachbarschaft, Herr Rat, da müssen Sie mir recht geben. Nur dazu, wenn man im Pfarrhaus sitzt und meine Stellung hat. Aber da kennen Sie die Stadlbäuerin schlecht. Oh mein Herr Rat, der Stirling ist das reinste Sodom und Gomorra. Wissen Sie das Neueste schon, Herr Rat? Ihre Töchter, alle zwei. Nein, nein, ich will es nicht wissen. Das Neueste von Dürling. Wenn Sie sich nicht kürzer fassen, Angeklagte, dann verzichte ich auf ein weiteres Verhör. Dann sollen die Zeugen reden. Wer denn? Die Stadlbäuerin vielleicht. Von der erfahren Sie die Wahrheit nicht. Und von unserem Herrn Bürgermeister auch nicht. Da müssen Sie schon mich reden lassen, wenn Sie sich ein Bild machen wollen. Ruhe, Ruhe. Von Ihnen habe ich mir bereits ein Bild gemacht. Wenn alle Pfarrhaushälterinnen so wären wie Sie, was Gottlob nicht der Fall ist, dann hätten wir bald nur noch Märtyrer in unseren ländlichen Pfarrhöfen. Fahren Sie also fort. Sie haben beobachtet, wie der Hahn der Bauerseheleute Matthias und Maria Asenbeck öfters in ihren Pfarrgarten kam und mit den Hühnern, die dort gehalten werden, gefressen hat. Was haben Sie daraufhin mit dem Gockel gemacht? Der hat nicht gerade gefressen mit den Pfarrerhähnern, der ausgeschabte Bazi, der hat ganz andere Sachen drin. Ruhe, im Gerichtssaal wird nicht gelacht. Bitte um Ruhe. Dirlinge, Saubern. Angeklagte, beleidigen Sie niemand. Der Gockel hat Sie also geärgert. Ja. Haben Sie ihn geschlagen? Haben Sie ihn eingesperrt? Haben Sie ihn umgebracht? Gestehen's doch endlich. Oh nein. Aber schauen Ihnen Sie sowas an. Der Herr Pfarrer hat ja die Ökonomie verpachtet. Seitdem müssen wir jedes Körntel kaufen. Da kann ich nicht der Frau Nachbarin ihr Federvieh auch noch mitfüttern. Ja, ja, und so weiter. Schließlich haben Sie den Gockel gesteinigt, in die Waschküche eingesperrt, halb verhungern lassen und dann auch noch getötet. Kommen Sie, Angeklagte, sagen Sie geschwind ja und die Prozedur ist beendet. Na, fällt mir gar nicht ein. Ich hab dem Hahn überhaupt nichts getan, obwohl das es verdient hätte. Und da dafür kann ich nichts, dass er mir eines Tages aus reiner Boshaftigkeit in Sens eingerennt ist. Da dafür kann ich nichts und da dafür können Sie nichts, Herr Richter. Ja, ich freilich nicht. Aber Sie wollen Ihr Herz also nicht erleichtern. Mein Gewissen ist rein. Da gibt's ganz andere Leute in Dürling. Ist denn das erlaubt, dass man eine unschuldige Frauensperson anzeigt und hinhängt? Wer hat mich denn anzeigt, ha? Ja, ich nicht, Fräulein Ursula. Ich und der Tiergwein. Wer sowas behauptet, den kann kein gewöhnlicher Pfarrer mehr absolvieren, der muss schon ein Bischof her. Bin selber eine Bauerntochter, bin mit die Viecher aufgewachsen, geh seit der 7. Klasse Volksschule in den Stall, hab 100 Kalben aufgezogen und Federvieh, dass man's nicht erzählen kann. Ich und der Tiergwein. Lieber täte ich mir ja selber was an. Wie Sie meinen, setzen Sie sich. Wachmeister, holen Sie den Zeugen Kottmeier herein. Den Zeugen Kottmeier? Jawohl, Herr Rat. Muss denn bei uns aus jedem Dreck eine Staatsaffäre gemacht werden? Hat mir mit der Bürgermeister gezeigt. Ach, Unsinn. Der Bürgermeister tritt als Zeuge auf und die Anklage vertritt der Herr Staatsanwalt da. Auf dem Kottmeier sei Zeugenschaft des Pfiffer. Der ist der Schwager zu der Stadlbäuerin. Das hat man schon am Sühneversuch gemerkt. Setzen Sie sich auf die arme Sünderbank hin und schweigen Sie jetzt, Himmeldonnerwetter. Nein. Bin ich denn jetzt ganz verlassen? Der Zeuge Josef Kottmeier, Bürgermeister von Dirling. Grüß Gott, Herr Rat. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Herr Zeuge, es ist ein Sühneversuch dieser Verhandlung vorausgegangen. Ein Sühneversuch mit Erfolg? Jawohl. Und die Parteien haben sich wegen dieses gottverdammten Gockels wieder geeinigt? Jawohl. Nun, heute geht's nicht um Beleidigung, heute geht's um Tierquälerei. Dieses Delikt kam beim Sühnetermin nicht zur Sprache. Nein. So? Das wundert mich aber. Ja, no, ein Gockel. Dass man so einen Gockel nicht malträtieren darf, ist Ihnen in Dürling gar nicht eingefallen. Ja, mein Herr Rat, ein Gockel ist freilich auch ein Viech. Das möchte ich meinen. Und jemand in Ihrer Gemeinde hat doch ein Herz gehabt für so ein Vieh. Nicht nur für Kühe und Rösser und eierlegende Hühner, sondern auch für so einen schneidigen Kikeriki. Der ist ja nicht ganz unnütz. Ja, gewiss nicht, nein. Der ist auch ein Geschöpf Gottes. Ich habe aber Fräulein Ursula nicht angezeigt. Wer es war, das spielt hier keine Rolle. Dem Herrn Staatsanwalt stehen jedenfalls Zeugen zur Verfügung. Wer denn, hä? Sei Schwägerin etwa? Hat die so viel Herz? Fräulein Attenberger, Sie sind jetzt nicht aufgerufen. Ist es nachher der Versöhnung, wenn mir das Luder hinterher anzeigt? Sie haben jetzt gar nichts zum Sagen. Sie bleiben brav sitzen und hören bloß zu. Bis gut. Herr Bürgermeister, ich habe mir zwar mittlerweile schon selber ein Bild gemacht von der Angeklagten, aber was halten Sie von ihr? Was wissen Sie über Ihre Pfarrhaushälterin? Nix weiß er. Fräulein Attenberger. Ja, mei. Speziell weiß ich gerade das, was ich als Bürgermeister im Sühneversuch erfahren habe. Was soll man da sagen? Erzählen Sie uns wenigstens das. Oder soll ich das zu Protokoll geben, was ich als Privatmensch weiß von der Fräulein Ursula? Sowohl als auch, wenn Sie das unbedingt getrennt halten wollen. Jawohl, das möchte ich getrennt halten. Bürgermeister ist Bürgermeister und der Herr Pfarrer ist der Herr Pfarrer. Da kenne ich mich aus. Meinetwegen, denn reden Sie zuerst als Privatmensch, aber reden Sie endlich! Ja, ist schon gut. Also privat, nicht wahr? Privat weiß ich von unserer Pfarrerskirchin. Ja? Ja, was denn? Ja, da wissen die eigentlich gar nichts. Das ist aber herzlich wenig. Ja, privat kann ich der Fräulein Ursula nur das allerbeste Zeugnis ausstellen. Sie geht tagtäglich in die Kirche und kocht unseren Herrn Pfarrer gut auf, da feiert sie nichts. Ich bin selber schon mal Gast gewesen im Pfarrhof, voriges Jahr auf Micheli. Halt auf, das war ja als Bürgermeister und nicht als Privatmensch. Dann sagen Sie es jetzt als Bürgermeister, hoffentlich wissen Sie da etwas mehr. Ja, selbstverständlich weiß ich da mehr. Als Bürgermeister habe ich ja den Sühneversuch durchgeführt. Maria Asenbeck kontra Ursula Attenberger. Da bin ich durchaus im Bilde. Ja, das Protokoll vom Herrn Gemeindeschreiber Lehrer Wunder liegt ja dem Hohen Gericht eh zur Einsichtnahme vor. Schreiber? Ja. Geben Sie mal das Protokoll rüber. Ja, bitte, Herr Rat, da haben wir schon. So, diesen Zettel da nennen Sie ein Protokoll. Ein Blatt aus dem Schulheft. Ja, mein Herr Rat, wir sind eine arme Bauerngemeinde. Wir können uns keinen solchen Papierkrieg nicht leisten, wie das königliche Amtsgericht. Bitte um Ruhe. Und was da draufsteht auf dem Wisch, das ist noch ärmer. Sühneversuch vom 23.04.1912 wegen Beleidigung der Pfarrhaushälterin und der Stadelbäuerin. Die Kontrahentinnen haben auf stattgehabtes Zureden des Herrn Bürgermeisters sich wieder versöhnt. Gezeichnet Franz Wunder, Lehrer und Gemeindesekretär. Das ist alles. Ja, nun, gerade so ist gewesen. Berichten Sie uns wenigstens jetzt mündlich etwas ausführlicher, Herr Zeuge. Jawohl. Also der Weißl, unser Gemeindediener, der hat schon recht gehabt. Das ist kurz vor Georgi gewesen. Ich sitze in der Stumm, was auch die Gemeindekanzlei ist, und denkt mir nichts. Und der Weißl sitzt auf der Ofenbank, raucht seine Pfeifen und denkt ihm auch nichts. Da geht die Tür auf und sie, die Fräulein Ursula, kommt daher mit brindrotem Kopf und zirkt über die Stadelbäuerin her. Haha, aber gleich schon so scharf. Weshalb denn? Ja, das weiß ich nicht mehr. Wegen des Gockels doch. Ja, kann schon sein. Als Bürgermeister passt man da nicht so auf, wenn ein Weibert geifert und Leute ausricht. Was wissen Sie überhaupt, Kottmeier? Der Wastl und ich, wir haben aufgeschaut, wie es wieder fort ist nach einer Stunde. Lassen Sie doch diesen Wastl in Ruhe und berichten Sie zum anstehenden Fall. Ja, also, dass ich weiter verzeih. Der Wastl und ich, respektive ich und der Wastl, wir haben also aufgeschnauft. Da geht die Tür wieder auf und einer drückt sich die Stadelbäuerin, die Kontrahentin von der Fräulein Ursula, nicht wahr? Die Besitzerin von dem gewissen Gogelfisch, die so allerweil mit dem Pfarrer hingegangen ist, wie es noch gelebt hat. Ja, sogar noch, wie der Teufel schon auf einem Haxen gekupft ist, hat er es nicht lassen können. Bis auf die letzte Sekunde hat er es drin. Ist sowas nicht ein grübiger Tod, Herr Rat? Ruhe! Ruhe! Zur Sache, Zeuge, zur Sache. Und nicht gar so ausführlich. Die Stadelbäuerin hat noch irger geifert wie das Fräulein Ursula. Und weshalb hat sie geschimpft? Ja, weil ihr Ursula ihren schönen Gockel umgebracht hat, etc., etc. Was, etc., etc.? Und Seppi, sagt's, Schwager, Du bist unser Bürgermeister. Die Pfarrer Usch, die kehrt einmal gescheit gestraft. Und wenn es dreimal Pfarrerskirchen ist. Ruhe! Silenzium! Ich verbitte mir das Gelächter. Was man von Ihnen erfährt, Herr Zeuge, das ist recht dürftig. Aber stimmt. Sagen Sie uns wenigstens noch, halten Sie die Angeklagte für fähig, einen Gockel zu quälen? Nee, Herr Rat, der Gockel ist tot und ist gegessen. Was kann man da heute noch sagen? Er hat es ein wenig arg getrieben, das mag schon stimmen. Aber was heißt da Tierquälerei? Ich hab die Parteien versöhnt. Es hat jede eine Mark in die Armenkasse zahlen müssen, jede eine Mark, und damit hat sie es gehabt. Wissen Sie schon, sie ist dem Herrn Pfarrer seine Hauserin und die Kontrahentin ist eine meinige Schwägerin. Da hat man schweres, Bürgermeister. Herr Staatsanwalt, haben Sie noch eine Frage an den Zeugen? Ja, bitte, Herr Vorsitzender. Herr Zeuge, hat sich der Gockel der Maria Asenbeck sein krankes Bein durch einen Steinwurf der Angeklagten zugezogen oder wurde das Bein durch eine andere Ursache gelähmt? Ja, no, vielleicht hat er Nischias gehabt. Oder es rheumatisch. Mit den Jahren kriegt der beste Gockel die Beschwerden. Ich spür's auch schon. Ruhe bitte. Bitte um Ruhe. Sie schließen also eine natürliche Ursache der Leiden des gequälten Tieres nicht gänzlich aus. Na, nix gewiss weiß man nicht. Freilich hat er das Rheumatische gehabt. Da kriegen Sie auch das Rheumatische, Herr Staatsanwalt, wenn Sie so arg treiben mit der Ihrer Gockelteife. Ich muss Ruhe. Sie bitten. Bitte um Ruhe. Sie sind nicht gefragt, Jungfer Ursula. Beenden wir das Theater, Herr Kollege. Aus dem Thürlinger Bürgermeister ist nicht mehr herauszufragen. Nach diesen Anschuldigungen der Angeklagten verzichte ich auf weitere Fragen. Herr Zeuge, setzen Sie sich. Gern. Die Zeugin Maria Asenbeck. Die Zeugin Asenbeck Maria. Jawohl, Herr Rat. Jetzt holt er mich schon, der Herr Wachtmeister. Heiliger Nepomuk, steh mir bei. Halt dich zurück, Mari. Unser Richter hat einen Hock auf die Weiber. Da braucht's gar nicht viel bei dem. Ja. Aber auch nicht zu bescheiden sein, liebe Frau Nachbarin. Sagen Sie ruhig und offen die Wahrheit. Allzu viel wird dir nicht passieren, meiner Fräulein Ursula. Oh, mein Hochwerden, jetzt habe ich direkt Angst. Die Zeugin Asenbeck? Ja. Komm aus Stadelbayern, wir sind dran. In Gottes Namen. Ich hab's ja nicht erzählt. Halt dich zurück, Marie, gell? Ja. Wie ist die Geschichte alt wieder, Herr Pfarrer? Lieber wenn wir drei Gockel hier waren, als der Ramassure mit den Weiber. Da haben sie recht, Stadelbauer. Meine Bäuerin ist halt ein Hitzkopf. Und meine Köchin. Lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen, Stadelbauer. Die Ursula kann was vertragen und recht geschickt ihr. Nachbarinnen, wenn nicht harmonieren, ist ein Kreuz. Wissen Sie, wer sie angezeigt hat? Hm? Im Vertrauen. Ich will es Ihnen verraten. Ich selber. Ein bisschen eine Lehre wird sie doch sein. Was? Ja, sie selber? Ich aber selber. Hochwürden. Ruhe! Ruhe, bitte! Zeugin Asenbeck, ich frage Sie, war er oft drüben, Ihr Gockel, im Pfarrhof? Nein, woher denn? Seiner lebt doch ein paar Mal höchstens. Ich hab mich ja nicht anbinden können. Und das passiert überall, dass ein guter Gockel einmal fremd geht. Deswegen schmeißt man nicht gleich mit Steinen und Scheideln und Blechküben danach. Herr Richter, das Weib liegt, wie er druckt. Tagtäglich ist der Lot im Pfarrergarten herumstolziert. Tagtäglich! Darauf leist ich jeden Eid. Fräulein Ursula, Sie haben ja ungefragt, keine Eide zu schwören, sondern zu schweigen, Himmeldonnerwetter. Und wie oft sind Ihre verfressenen Hähne bei uns heringewinnen, ha? In der Früh sind schon die mal da gewesen, alle Zähne, und sauber verhungert. Aber ich hab keine umgebracht, Herr Richter, obwohl das 10 Hähne mehr fressen als wie ein Gockel. Weil sie auf meine Ohren spekuliert hat. Was hab ich? Jawohl. Deswegen hat sie ja ihren Gockel rübergeschickt, dass er mir meine Hähne weglockt und sie ihnen eine Ohr bei ihr drin legen. Das spannt ja ein Blinder. Halten Sie endlich den Mund und bleiben Sie sitzen. Zum Link sind sie alle noch heimgegangen. Aber gefressen haben sie bei uns und einen Misthaufen haben sie gehabt und einen Gockel haben sie gebraucht. Mei, meine Hähne und dein Gott. Jawohl. Halt. Wollt das ein nichts ein. Halt, du. Halt, meine Damen. Jawohl, Herr Richter. Ein Gockel haben's braucht. Dem Geizkrong, dem scheinheiligen Leitzjakorn. Ruhe jetzt, Ruhe. Geizkrong mag sie mich heißen. Das versteine Luder, das. So. Herr Richter, solche Beschimpfungen lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bitte jetzt um Ruhe. Sonst lasse ich Sie sitzen. Einsitzen nämlich, wenn Sie nicht sitzen bleiben. Und ich lass mich von der nicht schlecht machen. Himmel, Donnerwetter, Bombenelement. Ich bin was gewohnt in Geisbach, aber das heut schlagt dem fast den Boden aus. Ja, kauf heute halt deine Hähner einmal einen Gockel. Meine Hühner legen auch ohne Hahn Eier. Die brauchen solche Unanständigkeiten nicht. Ruhe ist jetzt. Ruhe! Ruhe! Ruhe ist jetzt. Angeklagte, wenn Sie während der Zeugenaussage noch einmal sich erfrechen, ungebeten das Wort zu ergreifen, zahlen Sie auf der Stelle 5 Mark in die Gerichtskasse. Da wollen wir doch mal sehen, ob wir hier kein ordentliches Verfahren durchführen können. Wenn Ihnen schon die Stätte des Gerichts nicht heilig ist, dann genieren Sie sich wenigstens vor den Zuhörern hier. Die stammen nämlich alle aus Ihrer Pfarrei. Oder vor dem Bildnis seiner königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten. Also, noch einmal. Zeugin, haben Sie die Angeklagte bei ihren tierquälerischen Taten beobachten können? Und welcher Art waren diese? Ich bin eine alte Bäuerin, Herr Rat. Ich käme aus mit dem Pflügel. Und ich kann gerade allweil wieder sagen, hätte meine Nachbarin für ihre Hähne einen eigenen Kikeriki, dann gab's die ganze Gaudi nicht und wir hätten die beste Nachbarschaft. Schon gut, schon gut. Haben Sie die Angeklagte gesehen, wie sie ihrem Hahn nachgestellt hat? Freilich habe ich's gesehen. Und das öfters. Das erste Mal ist gewesen am Tag nach dem Aschelmittwoch. Ich bin gerade vom Kramer heim. Da säge ich unserem Gockel im Pfarrergarten drin, wie er gerade Hähne zusammenpackt. Denken wir, da schau her! Frau Zeugin, drücken Sie sich bitte etwas anständiger aus, ja? Verbitte mir solche schlüpfrigen Redensarten. Ja, was ist denn da dran unanständig? Meiner Lebtag hat mir das ja so genannt, Herr Richter. Nein, darüber spricht man nicht. Wenigstens nicht vor Gericht und nicht vor anständigen Leuten. Gut, also hat es nicht aufbeckt. Zeugin, ich warne Sie. Ich hab mir halt gedacht, da schau her. Jetzt hat sich Fräulein Ursula Dingerst auch einen Gockel zugelegt. Weil ich hab bei dem Geschäft mein Gockel nicht gleich kennt. Halten Sie sich bitte mehr an die hochdeutsche Sprache, ja? Laufen Sie nicht so leicht Gefahr, dass Sie in solche Schlüpfrigkeiten verfallen. Bitte Sie darum, Frau Zeugin. Ja, ich will's versuchen. Also, wie ich da hinschau, der Gockel ist von der Hände noch nicht ganz herunter, da rennt die Fräulein Ursula daher mit dem Besenstiel. Nehmen Sie sich in Acht. Ihr solltet mir doch lieber bohrisch reden. Nein, aber Ihre Zunge sollen Sie besser im Zaum halten. Wir sind hier in keinem Saustall. Entschuldigen Sie, Herr Richter, aber ich muss jetzt was sagen. So. Na ja, meinetwegen. Aber nur einen Satz, gell? Da sind Sie jetzt, der Ihre unkeischen Gedanken. Die denkt Tag und Nacht an nichts anderes. Die haltet sie am liebsten für jede Hähner einen eigenen Gocki, weil ihr das Geschäft gar nicht so gut gefällt. Ruhe, Ruhe! Setzen Sie sich hin, das gehört überhaupt nicht zur Sache. Jawohl, ein solcher ne ist das. Ein Kind hat's ledig gehabt und bei ihrer Tochter geht's zu am Kammerfenster. Fast jede zweite Nacht. Da stehen die Burschen direkt an. Und 3 Stunden weit laufen sie her. Also nein. Fräulein Ursula. Mein Gott, das ist doch kein Sünd, wenn sie sich anstellen, die Burschen. Eine lasst mir Liesel schon kein, das weiß ich gewiss. Auch das gehört nicht zur Sache. Jetzt schwörst du schon wieder an meine Nachbarin, weil ich das schon mit meinen eigenen Augen gesehen und mit meinen eigenen Ohren gehört hab, wie die Burschen bei ihrer Tochter um eins in der Früh die Fensterstangen bungen haben. Setzen Sie sich. Bist ihr neidig um ihre schöne Jugendzeit, gell? Ruhe! Ruhe! Silenzium! Ruhe ist jetzt! Ich bin entsetzt. Lassen Sie um Himmels Willen endlich dieses peinliche Thema. Ich habe wiederholt betont, es gehört nicht zur Sache. Aber Sie wissen es ja scheinbar besser. Wir verhandeln hier streng nur wegen Tierquälerei und wegen sonst nichts. Zum letzten Mal, Zeugin, erzählen Sie uns, wann und wo und wie oft Sie die Angeklagte bei dem Vergehen der Tierquälerei beobachtet haben. Den Tag nach dem Aschelmittwoch ist das erste Mal passiert. Ich sehe meinen Gockel im Pfarrergarten wieder. Vorsicht, Zeugin. Wären Sie mir bei der Stelle nicht noch einmal schlüpfrig. Na, Herr Richter. Wie er noch nicht ganz fertig ist. Ruhe, Ruhe. Ich hab gute Lust und lass jetzt den Saal räumen. Über sowas lacht man nicht. Fahren Sie fort, Frau Zeugin. Da sehe ich also, wie die Fräulein Ursula mit dem Besenstuhl daherrennt und meinem Gockel, ich hab ihn jetzt erst kennt, eine solche hinaufhaut, dass Athen unter seiner bewusstloser Zeit lang am Boden liegen bleibt. Und ein Gockel hat's gescheit erwischt. Den hat's gleich so draht wie ein Psuffern. Und ein Kamm, da hat er Blut. Da hab ich nicht mehr anders kennen und hab Mordio geschrien. Durch das ist die Ursula aufgeschreckt und hat mit dem zweiten Streich innegehalten. Und das war ein Gockel sein Glück. Da ist er auf und davor und heimgewackelt. Nun, Angeklagte, äußern Sie sich dazu. Das ist alles meineidig, was die sagt. Ich hab nämlich das Viech, das Ordinäre, gar nicht erwischt. Ich wollte es auch nicht erwischen. Ich hab grad gemacht, weil ich solche Spassettel im Pfarrergarten ein für alle Mal nicht dulden kann. So! Und warum hat nachher daheim Blut? Das muss der Herr Pfarrer auch bezeigen können. Der hat nämlich im Garten sein Brevierbett. Er hat aber nichts gesehen, weil wenn er Bett sieht und er da nichts. Setzen Sie sich wieder, Angeklagte. Es reicht. Frau Zeugin, fahren Sie fort. Schildern Sie die zweite Verwundung Ihres Hahnes. Das war kurz nach Josefe. Das heißt, vorher ist er schon einmal mit zerraufte Federn heimgekommen. Da hab ich mir mein Teil schon gedacht. Jetzt aber, 3 Tage nach Josefi, denken wir, wo steckt denn unser Gockel? 3 Tage und 3 Nächte hab ich nicht mehr gesehen. Da hab ich ihr ins Gesicht gesagt, dass sie mein Gockel auf Zeiten geräumt hat. So? Sie hat zuerst alles abgekleint und nach einer Zeit hat's hämisch gelacht und hat ihre Waschküche aufgesperrt. Mein Gott und Herr, hat das Viech ausgeschaut. Gar nicht mehr zum Kennen ist er gewesen. Den Kopf hat er hängen lassen und auf die Füße hat er sich nicht mehr halten können. Ein Hax hat sie am direkt lahm geschlagen gehabt. Das ist ja furchtbar. Ein Schandes. Wenn das keine Tierquälerei ist, Herr Rat, na bin ich nicht mehr die Stadelbäuerin von Stephans Gierbin. Angeklagte, was sagen Sie dazu? Mei, ich hab den Gockel nicht eingesperrt. Der muss selber hinein sein in meine Waschküche. Und ich hab's nicht gemerkt gehabt, und hab zugesperrt. Glauben Sie ihr nichts, Herr Richter? Sie hat nur recht hämisch gelacht und hat gesagt, wie ich mein armes Viechel unterm Arm gehabt hab. Vielleicht hat's gesagt, ist ihm die Lumperei jetzt vergangen, dem Herr Lodri? Hat's gesagt. Nachher haben ihm die 3 Tage Exerzitien nicht geschaut. Der Hungern hätt's ihn lassen. Herr Richter, ich geb's zu, dass der Gockel in meiner Waschküche war. Aber nur aus Versehen. Aus Versehen. Ein schönes Versehen ist das. Ah, setzen Sie sich wieder hin. Frau Zeugin, schildern Sie uns auch noch den bittern Rest. Es vergingen vielleicht 3 Wochen. Der Hahn erholt sich wieder, bis auf seinen einen Hax. Und geht auch Gott sei Dank nicht mehr rüber zu den Pfarrer hin. Aber dafür sind ihre Leute fleißig herumgekommen. Und ich hab keiner hin, was da. Ich hab sie selber heimtreiben lassen. Aber nur. Wie halt der Mensch auch, wenn's um die Liebe geht, da vergisst man alles. Und eines Tages ist mein Gickel halt wieder im Pfarrergarten. Ich span's und will ihm holen. Da kommt sie aber schon daher und wie eine Hex. Mit der Sehns in der Hand rennt sie meinem Gockel nach. Und da hat sie ihm, gerade dass er noch von daheim hat lassen können, der arme Kerl, hat sie ihm einen Kopf abgeschnitten, diese Mörderin. So eine Gemeinheit. Nur nicht übertreiben, gell? Ein Gockel ist kein Mensch. Und diesmal hat's wieder der Herr Pfarrer gesehen. Danke, Frau Zeugin, Sie können sich setzen. Ihr Angeklagte empfindet wenigstens Reue. Stehen Sie auf. Haben Sie außer Ihren Tränen noch was von sich zu geben? Ich hab den Gockel bezahlt. 3 Mark. Gut, der Fall ist erschöpfend dargestellt. Auf zusätzliche Zeugenaussagen wird verzichtet. Verteidiger ist keiner bestellt. Die Angeklagte hat so gut wie gestanden. Herr Staatsanwalt, bitte das Plädoyer. Gern, Herr Vorsitzender. Aber darf ich vorher noch eine Frage an die Angeklagte richten? Bitte. Angeklagte, treten Sie vor. Warum, Angeklagte, haben Sie sich für Ihre Hühner nicht selber einen Gockel angeschafft? Und werden Sie sich wenigstens in Zukunft einen zulegen? Sehr richtig. Das muss uns die Angeklagte versprechen. Dass sie ihren Hühnerstall sofort mit einem Gockel bereichern wird, ja? Sonst fängt die ganze Garde von vorn an. Um Gottes Himmels Willen, Herr Richter, das geht nicht. Ja, warum denn nicht? Wir haben Hand doch im Pfarrer auf den Zölibat. Ich habe keine weiteren Fragen. Angeklagte, da haben Sie jetzt wenigstens für einen fröhlichen Verhandlungsschluss gesorgt. Und die Olle mit der Wand. Im Namen seiner königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen erwiesener Tierquälerei zu einer Geldstrafe von 10 Mark verurteilt. Die Verhandlung ist geschlossen. Herr Kollege. Bitte, Herr Amtsgerichtsrat. Also das muss ich den Herrn Pfarrer doch beim Dämmerschuppen einmal fragen, ob er den Zölibat auch für seinen Hühnerhof als Vorschrift betrachtet. Wenn Ihnen sowas Spaß macht, Herr Kollege. Der Herr Pfarrer hat dem Herrn Rat seine Meinung bestätigt, dass der Zölibat auf keinen Hühnerhof anzuwenden sei. Aber er wüsste für den Pfarrhof eine bessere Lösung als einen Gockel. Er wolle seine Hühner ganz abschaffen, denn die paar Eier, die der Pfarrhaushalt brauche, könne man auch kaufen. Das war die Folge Der Pfarrhausgockel aus der Serie Königlich-Bayerisches Amtsgericht von Georg Lohmeier. Für den Funk bearbeitet von Olf Fischer. Unter der Regie von Michael Peter sprachen unter anderem Rolf Castell, Thomas Reiner, Enzi Fuchs, Franziska Stömmer, Oskar Eckmüller, Walter Fitz sowie der Autor Georg Lohmeier als Pfarrer Engelbot und Gustl Bayerhammer als Erzähler. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1984.